Denken ist eng, ist ärmlich, erbärmlich. Erbärmlich, denke in uns, deine Gedanken spricht zu uns dein Wort. Denn was wir reden ist schwach. Wenn ich alle Sprachen der Welt beherrsche und mich sogar mit außerweltlichen Stimmen verständlich mache, habe aber keine Liebe als Antrieb meines Redens, so bin ich wie eine Langspielplatte ohne Ton. Und wenn ich mit allen bekannten und unbekannten Drogen mein Bewusstsein erweitere, alle Geheimnisse der Menschen und alle Erkenntnisse der Welt auf mich vereinige, habe aber keine Liebe als Ausgang meines Denkens, so bin ich nichts. Und wenn ich mit aller Kraft gegen die Ungerechtigkeit in allen Erdteilen kämpfe, und wenn die Armen aller Länder keinen Hunger mehr haben, und wenn ich selbst dabei zugrunde gehe, habe aber keine Liebe als Motiv meines Handelns, wem nütze ich dann? Denn wenn das Vollkommene kommt, werden wir das Flickwerk unserer Lieblosigkeit beiseite legen. Wenn die Liebe unter uns lebt, werden wir die Bruchstücke unseres Handelns zusammenschweißen.